Chill. Hustensaft, Jüngling. Ihr wisst, was es ist. Tristan on the track. Breitling Uhr am Arm, Codein im Double Cup. Ich häng rum am Block mit G's, von denen jeder Waffen hat. Dieser Boy lift den American Dream. I hate being sober, nur mein Outfit ist clean. Warum ich meinen Dick deiner Bitch in ihrer Vulva hau? Denn ich mach Geld mit dem Verkauf von kristallinem Pulver now. Ich bin am Ballen, denn ich gönn mir jetzt den Speedball und kauf den Shop in wenigen Minuten leer. Speedball, ungestrecktes Kokain rein in die Arterien. Ich geh nie mehr arbeiten, ich hab Ferien. Mein Wohnzimmer-Bitch sieht aus wie eine Arztpraxis. Dieser Boy ist higher als die gottverdammte Galaxis. Ich bin fly und hab mehr Geld als der Du von Google. Ich nehm meine Glock und du bist nach einem Shootle. Wir sind turned up und geben keinen Fuck. Lack, was? Deine Bitch ist nass, was? Krass, lass das. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, apocalypse. Sauber zur Zeit. Eine Hälfte Wodka, eine Hälfte Cola mit Eis. Ich bin wach, solange es geht. Du kannst nicht hassen, wenn du schläfst. Jeder Hit ballert ähnlich wie ein Uppercut ins Face. What I'm in, what I'm Mali. Armageddon, keine Party. Turn up as fuck, das Gas laut wie Adi. Kein Nazi. Eine halbe Apotheke drin im Körper. Alkohol in the pain, nämlich William Turner. Gestern noch im Westen mit Jermaine. Kennst du Sot geraucht? In Berlin am Set bei MMHJTV. Wir sind connected, ähnlich wie das WWW. Du hingegen fragst dich stets, wer mit deinem Mädel schläft. Way to turn up, das ist dein Apokalypse. Es zersetzt uns die Gehirne von der Hitze. Turn Apocalypse, du kannst nicht überleben. Wenn es nicht Money ist, dann will ich nicht drüber reden. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Twisted, faded, fucked up, wasted, booze up, love is off the list. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Turn up, turn up, turn up, turn up, Apocalypse. Twisted, faded, fucked up, wasted, booze up, love is off the list. Turn up, turn up, turn up, turn up, bitches wollen Schwanz in Arsch. Trage einen Gucci-Sakko, ja, er ist grad ganz in Schwarz. Turn gerade ab mit Codein und Dextrometer-Fuck. Bitches wollen reiche Männer, guck wie sie auf mich abfahren. Zu in Wodka sippen, aber nix von diesem Billig-Shit. Guck wie ich dein Freund ein Loch in seine Kehle schnipp. Du in so viel Geld bekommen, man denkt wir seien die Bundesbank. Hab mein ganzes Geld versteckt in einem Bunkerschrank. Machen jetzt Geschäfte mit der Mafia von Sassari. Mach jetzt nicht mit Waffen, sondern mit Drug, hier ist mein Massari. Machen unser Geld auf der Welt verteilt. Ja, ich bin der Typ, der Nuttenschellen verteilt. Gerade hier im Studio mit Jan Codein und Mad Boy. Wir turnen grad ab und kochen das Mad Boy. Ich smoke grad Paul Moll, guck wie ich in der Mall ball. Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull, Skull